Schonungsloser Krieg. Die Arbeit des Squad wurde immer gefährlicher. Am 28. Dezember 1907 schlich Rocco Cavone über die Treppe eines Mietshauses in Kingsland, New Jersey, hinauf zu einem Zimmer, in dem er das Versteck eines jungen Mannes namens Niccolo Banano vermutete. Banano war Hauptverdächtiger im Fall eines jungen italienischen Friseurs, der an Weihnachten in Manhattan ermordet worden war. In Erwartung eines Feiertagsbesuchers hatte das Opfer die Haustür geöffnet, bekam jedoch stattdessen eine Kugel in die Brust. Cavone hatte das Haus in Kingsland 2 Tage observiert. Nun wollte er den Verdächtigen ergreifen. Nach kurzer Dienstzeit im Squad hatte Cavone es bereits zum Lieutenant gebracht. Er war frisch verheiratet und wohnte mit Frau und Kind in einem Apartment in der Thompson Street in Lower Manhattan. Die Verhaftung sollte der neueste Streich eines aufstrebenden Detectives werden. Durch ein Oberlicht fielen schmutzige Sonnenstrahlen ins Treppenhaus, warfen Schatten vor Cavone, der im Gehen konzentriert nach oben blickte. Auf dem Flur roch es nach Essen, Zwiebeln, Prosciutto, Paprika, frischer Knoblauch. Cavone blieb stehen und lauschte. Dann, als er gerade weitergehen wollte, krachten 2 Schüsse. Banano hatte mit seinem Revolver unbemerkt oben an der Treppe gehockt und abgewartet, dass der Detective nahe genug kam. Schreiend riss Cavone den Kopf zurück. Eine Kugel hatte ihn mitten ins Gesicht getroffen. Durch die Schüsse aufgeschreckt eilten weitere Mitglieder des Squad die Treppe hinauf. Ihr Getrampel vermengte sich mit den Schritten, die von weiter oben hinabhallten. Banano rannte zum Oberlicht. Dort angekommen, schob der Gangster die Scheiben auf, hiefte sich hinaus, rannte übers Dach und sprang in großen Sätzen die Feuertreppe hinab zur Straße. Die Cops erreichten Cavone, der aus der linken Hand und dem Gesicht blutete. Eine Kugel hatte ihn schräg an der Stirn getroffen, eine Furche quer durchs Gesicht gezogen und schließlich die Hand durchbohrt. »Kümmert euch nicht um mich«, keuchte Cavone. »Schnappt lieber den Kerl, der mich angeschossen hat.« Die Detectives nahmen die Verfolgung auf. Cavone stieg inzwischen langsam die Treppe hinab. Er schleppte sich zum Bahnhof, von wo aus er schnell nach New York gebracht wurde. Dort erwartete ihn Petrosino, um ihn ins nahe St. Vincent's Hospital zu begleiten. Man kann sich vorstellen, wie es Petrosino davor graute, Cavones Eltern und seiner jungen Frau sagen zu müssen, der von ihm rekrutierte Rocco sei im Dienst gestorben. Doch Cavone hatte Glück. Einige Nerven der linken Hand waren geschädigt, meinten die Ärzte, und er würde seine Finger womöglich nicht mehr normal bewegen können, aber die Kopfverletzung war nur oberflächlich. Banano, allein im Wald und von der Polizei umzingelt, setzte sich die Waffe an die Wange und drückte ab. Der Selbstmord misslang allerdings, und das Italian Squad nahm ihn in Gewahrsam. So sehr Verhaftungen wie diese dem Ruf des Squad auch nutzen mochten, Petrosino wusste, dass sie nicht genügten. Inzwischen, 1907, hatten der Detective und seine Männer größere Ziele. Sie wollten nicht bloß hier und da einen Anführer des Bundes festnehmen und einzelne Banden zerschlagen, sondern den Bund an sich und seine Absichten in Amerika entlarven.